Ich möchte dich heute noch sehen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Na klar, der gute alte Howard Carpendale. Hello again. Die Version davor kam aber von Klee. Sonst ist die Kölner Band eher bekannt für Popmusik mit Elektro-Einflüssen und philosophisch angehauchten Texten. Jetzt also ein Album mit Coverversion von Schlagern, arrangiert im Bossa Nova-Stil. Was ist da passiert? Keine Ideen mehr? Nein, uns gehen nicht die Ideen aus. Das war eine ganz spontane Idee während der Aufnahmen zum neuen Klee-Album und haben uns einfach, ich sag jetzt mal, diese Eskapade gegönnt und erlaubt. Susi Kerskens und Stan Servas, die beiden stecken hinter Klee. Beide sind Kinder der frühen 70er Jahre, also gar nicht unbedingt die Generation, für die Michael Holm oder Roy Black der große Schwarm waren. Aber Sängerin Susi und Stan, der Mann an den Tasten, sind musikalisch mit ihnen aufgewachsen. Meine Eltern waren leider nicht die Rolling Stones oder die Pink Floyd oder sowas gehört haben. Die hatten halt Rainer May zu Hause, den Liedermacher. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Wir haben halt auch damals samstagsabends vor den Unterhaltungssendungen gesessen mit der ganzen Familie. Das war halt spektakulär, wenn dann einer da aufgetreten ist. Und das war quasi wie Familienmitglieder, die saßen bei uns am Mittagstisch. Also jetzt bildlich gesprochen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Allein alle Sorgen. Neben den typischen Schlagern, die in den Festzelten der Republik laufen, sind auch Titel dabei, die vielleicht nicht jeder kennt, die aber bei Klee Erinnerungen hervorrufen. Es geht eine Träne auf Reisen. Das war so ein Song, der war auf den Urlaubskassetten meiner Eltern drauf. Wenn man in den Urlaub gefahren ist, lief sowas und ist einem eben auch ganz vertraut. Klee wären aber nicht Klee, wenn dahinter nicht auch ein hintergründiges Konzept stecken würde. Punkt 1. Alle Coverversionen sind im Bossa Nova-Stil. So ein Roy Black ist ja tatsächlich eher schmalzig und schwierig. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Aber das Lied und dann in unserer Fassung, wenn ich das jetzt höre, dann ist es ja gar nicht so peinlich und so schlimm, sondern es ist auf einmal, merkt man, das ist ja ein schönes Lied. Junge Herzen hat keine Ruhe. Dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich mit dem Lied sogar vielleicht was Gutes getan. So genau wie du. Oh, glaub mir. Punkt 2 des Konzepts. Auf dem Album sind nur Songs, die ursprünglich von Männern interpretiert wurden. Das fand ich ganz spannend, wenn man das dann einfach mal als Frau singt, ohne den Text zu verändern. Wie sich das Ganze Genderspezifische plötzlich von selbst auf den Kopf stellt. Das sind ja gute Kompositionen, eigentlich auch gute Texte, wenn man so ein bisschen die fettige Sahne so wegnimmt, ne? Oder das Suffisante des Männergesangs. Das dreht es alles um und das fand ich super. Das Spiel mit Geschlechtergrenzen entspricht gefühlt dem momentanen Zeitgeist. Gleichberechtigung, Perspektiven wechseln, Klischees hinterfragen. Bei Udo Lindenberg, der dann auch männlich geprägte Sprache benutzt. Wenn ich manchmal nachts nicht schlafen kann, geh ich in die Kneipe und sauf mir einen an. Diese Worte würde, glaube ich, eine Frau eigentlich so nicht schreiben. Da würde man halt sagen, wenn ich manchmal nachts nicht schlafen kann, mache ich das Fenster auf und schaue mir die Sterne an oder irgendwie sowas eher Romantisches. Und es ist aber doch möglich, 2015 kann ich ja als Frau auch nicht schlafen können und auch in die Kneipe gehen und mir einen Drink bestellen. Damit bin ich ja nicht komischer. Wenn ich manchmal nachts nicht schlafen kann, dann gehe ich in die Kneipe. Dieses fast schon musiksoziologische Konzept für das Album ist spontan entstanden. Klee spielten zunächst einmal für eine Limonadenwerbung eine neue Version von Howard Carpendales Hello Again ein. Im Studio haben sie ein bisschen herumgespielt, mit Bossa Nova experimentiert und die Idee war geboren. Die Plattenfirma sagte, wenn ihr das jetzt schnell hinkriegt, also innerhalb der nächsten 2 Wochen, dann machen wir da noch ein Album draus. Und dann haben wir tatsächlich echt so überlegt, so, kriegt man das hin? Und dann Dann haben wir gedacht, ja, das haben damals die Kollegen ja auch geschafft. Beatles und Co. haben auch in einer Woche ein Album aufgenommen. Man muss ja nicht immer 2 Monate im Studio sein. Wir tanzen und tanzen und tanzen. Zwischen der Idee und dem fertigen Album lagen nur 6 Wochen. Das Timing hätte aber besser sein können. Um die CD als Sommeralbum zu verkaufen, dafür ist es Mitte August fast zu spät. 12 Titel im Bossa Nova-Stil. Wer mehr auf die Melodie als auf die Texte hört, dem kann es doch ein wenig eintönig vorkommen. Klar, die Songs haben Ohrwurmpotenzial. Doch gerade bei den bekannteren Stücken drängeln sich, ungefragt wohlbemerkt, eher die Oldies als die Coverversionen in den Kopf. Das ist ein Risiko jetzt mit dem Album, gar keine Frage, weil man eben nicht genau weiß, wie wird die Rezeption sein. Aber wir hatten Spaß daran, die Lieder aufzunehmen. Klee wäre allerdings nicht die erste Gruppe, deren Fans der frühen Stunde lieber bei den alten Alben bleiben. Bei Facebook machen sich die Klee-Freunde schon Luft. Auweia, bitte macht wieder eure eigenen Sachen. Meine Enttäuschung ist groß. Das ist nicht Klee. Wenn es binnen 10 Jahren erreicht wird, von einer wundervollen Band zu einer musikalischen Grenzbelastung zu werden, muss auch dann der Hut gezogen werden. Chapeau. Mit dieser Platte habt ihr eure Seele verkauft. Ich bin tief traurig. Ich hoffe irgendwie, ihr habt wirklich Spaß und macht das nicht des Geldes wegen. Ich meine, das ist ja natürlich das gute Recht eines Fans, ne, dass er enttäuscht ist. Und das nehmen wir uns einfach raus als Künstler, dass wir die Freiheit haben, das so zu gestalten. Dass wir nicht unsere Karriere jetzt nach einem Drehbuch planen. Und dass wir haben auch keine Berater, die uns da jetzt irgendwie zureden. Ihr müsst das so und so machen. Gott sei Dank. Also. Ja, man kann damit auch scheitern oder hinfallen oder ins Fettnäpfchen treten oder in die Pfütze. Das gehört zum Leben ja dazu. Genau. Wir hören nicht, was manche Leute sagen. Wir sagen nichts, wenn manche Leute fragen, wir gehen einen anderen Weg. Den Weg unserer Liebe. Auch wenn dieses Album anders ist als das, was man bisher von Klee hören konnte, so steckt doch viel Persönlichkeit und eine emotionale Geschichte dahinter. Und wem dieser musikalische Exkurs nicht zusagt, Susi Kerstgens und Stan Servas arbeiten schon an einem neuen Album. Im kommenden Frühjahr heißt es dann Hello again mit 9 Songs von Klee.